Andi und Paul haben mir erzählt, was in der Wohnung und auf dem Dach passiert ist. Sie haben mir von eurer Angst erzählt, Fabi. Wenn ich nur früher zu ihm gefahren wäre, anstatt immer nur anzurufen. Bist du aber nicht. Wenn ich mich damals anders entschieden hätte, wenn ich damals gesagt hätte, okay, geh, wenn du gehen musst, ich warte hier auf dich und wenn du stirbst, dann werde ich dich begraben. Aber ich habe gesagt, ich will dich nicht begraben, ich will nicht, dass du in den Tod rennst, ich will da nicht dabei sein. Was willst du dort, verdammt? Weißt du, er wollte Teil von etwas sein, das größer ist als ich und er, an dem mehr Menschen beteiligt sind als zwei. Ich will Kinder, habe ich gesagt, du wärst doch ein guter Vater. Robert gelacht. Erst muss ich das noch machen. Das, dann machen die Kinder. Zwei Jungs und ein Mädchen. Und für jedes Kind eine Kuh. Hallo, Saida. Hat ein wenig gedauert, aber ich bin jetzt fertig. Ich war wirklich in allen Wohnungen. In allen Wohnungen. Die 172 Bilder als Beweise findest du im Anhang. Deshalb hat das Runterladen der Mail jetzt wahrscheinlich auch ewig gedauert. Ich war auch in der du mit deinen Eltern gewohnt hast. Aber eigentlich wollte ich was anderes erzählen. Ina ist aufgetaucht und Paul und ich haben mir alles erzählt. Seitdem haben meine Albträume aufgehört. Keine einstürzenden Häuser mehr, keine Schläge mit der Eisenstange mehr. Vielleicht können wir demnächst mal chatten, aber du bist nie on, was ist los? Meldest du dich deshalb nicht, weil du an das alles nicht mehr erinnert werden willst? Auf die Natur kann man nicht böse sein. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Hi Andi, alle Fotos downgeloadet. Nur eines fehlt. Das, das du von mir gemacht hast, erinnerst du dich? Nur eines fehlt. Du hast es doch gar nicht. Das, das du von mir gemacht hast. Erinnerst du dich? Du hast es doch gar nicht gelöscht, oder? Schick es mir. Ich erinnere mich gerne an den Nachmittag, als wir das erste Mal zusammen auf dem Dach waren. Es spielten Ina Inka Löwendorf, Rob Daniel Lommatsch, Fabi Max Hegewald, Andi Matti Schmidt-Schaller, Saida Lucy Tiede, Paul Vincent Redetzky. Dramaturgie Ursula Ruppel, Ton Holger Klimchen, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Steffen Moratz. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2019.